Wenn man es genau bedenkt, so ist ein Telefon eigentlich eine verrückte Sache. Man dreht an einer Scheibe und dann kann man mit jedem Menschen, der so einen Apparat hat, reden. Das kann sehr angenehm sein, aber auch höchst lästig. Ich kann euch verraten, dass das Telefon in dieser Geschichte höchst lästig war. Jedenfalls für den Pumuckl. Und das kam so. Wie in fast jedem Beruf, so gibt es auch für den Meister Eder Zeiten, wo er vor Arbeit nicht ein- noch ausweist. Und dann wieder flaue Zeiten, in denen die Aufträge sozusagen nur hereintröpfeln. In so einer flauen Zeit sagte der Meister Eder: So, Dala, jetzt können wir ein bisschen aufschnaufen, Pumuckl. Momentan geht's Geschäft so still, dass man direkt einen Tag blau machen kann. Ui, wie macht man denn einen Tag blau? Braucht man da viel Farbe? Nein, Farbe braucht man gar keine. Ein Tag wird ganz von allein dadurch blau, dass man nichts tut. Ah ja, so wie man vor Kälte blau wird, wenn man nichts anzieht. Ja, mhm. Ja, so ähnlich. Mhm. Du, ja, was meinst du, wenn wir zwei morgen einmal in den Tierpark gehen täten? Hä? In den Tierpark? Mhm. Ist das ein Park voller Tiere? Ja, und was für Tiere? Das sind Löwen und Bären und Elefanten und Seehund. Ui, sind also da. Ein Seehund will ich ja gerne sehen. Mhm. Aber weißt du, wenn der Löwe sehr groß ist, dann ist er vielleicht sehr gefräßig und dann glaubt er vielleicht, ich bin eine Nachspeise. Nein, da brauchst du keine Angst haben. Erstens bist du ja unsichtbar, weil außer mir noch andere Leute da sind. Und zweitens sind die gefährlichen Tiere alle hinterm Gitter. Oder es ist so ein Wassergraben dazwischen. Da kann da gar nichts passieren. Aber es sind ja auch Rehe da. Alle Kobolde lieben Rehe. Mhm. Und Hasen. Alle Kobolde streicheln gerne Hasen. Ja, und Giraffen. Giraffen, oh, alle Kobolde. Also ich weiß zwar nicht, was Kobolde mit Giraffen tun, aber da wird mir schon was einfallen. Mhm. Also sind das die Giraffen auch so kleine, liebe Tiere? Ja, lieb sind sie schon, aber so groß, dass leicht die Geranien vom Fensterblättel im ersten Stock fressen können. Da wirst du staunen. Ja, und die Leute, die im ersten Stock wohnen, die staunen nicht, wenn ihre Geranien gefressen werden. Ja, pass auf, im Tierpark gibt's keinen ersten Stock, Pumuckl. Aha, ui. Und da werden die Giraffen aber traurig sein. Geht zu, die kriegen doch ihr Fressen im Stall. Im ersten Stock? Nein, die haben einen ganz hohen Stall. Nein, so. Pumuckl, das wird wirklich Zeit, dass ich mit dir in den Tierpark gehe. Ja, da wollen wir aber jetzt ganz schnell hingehen, ja? Gleich auf der Stelle. Ja, nein, also heute ist zu spät. Wir gehen morgen Vormittag und wir nehmen unser Vesper mit und bleiben so lang dort, bis wir alles gesehen haben. Ja, bis wir alles gesehen haben. Mhm. Die Löwen und die Bären und die Elefanten. Elefanten. Ja. Und die Hasen und die Rehe und die Giraffen. Ja, und die Affen und die Papageien und die Zebras und überhaupt alles. Ne? 1093, 17 Tiere. Also, du, das wird der blaueste von allen blauen Tagen, die es gibt. Mhm. Und an das dumme Telefon, da gehen wir auch nicht mehr. Höchstens wenn vielleicht zufällig mal ein Löwe anruft. Ja, also morgen gehe ich nicht ans Telefon, aber heute schon noch. Ja, Herr Eder? Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Hier ist Professor Bergmeier. Gut, dass ich Sie erreiche. Ja, grüß Gott, Herr Professor. Lieber Herr Eder, ich komme jetzt doch auf das zurück, was wir neulich besprochen haben. Sie erinnern sich? Freilich, die Bücherregale und den Schreibtisch für Ihr neues Arbeitszimmer. Ja, ne? Ja, sehr richtig, ja. Mhm. Es ist nämlich so, ich verreise übermorgen für 2 Monate. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ob Sie mir nicht in meiner Abwesenheit das Zimmer neu einrichten könnten. Mhm. Ginge das, lieber Herr Eder? Ja, freilich geht es. Bloß wenn Sie schon übermorgen abfahren. Ja, übermorgen. Das ist es eben. Wir müssten uns dann morgen zusammensetzen und das Ganze ein wenig aufzeichnen. Mhm. Ich habe sehr genaue Vorstellungen und meine Frau hat auch schon eine Skizze gemacht. Mhm. Ja, aber gerade morgen. Ja, morgen. Könnte mir Ihre Frau nicht auch die Skizze übermorgen geben? Nein, das geht leider nicht. Wissen Sie, Herr Eder, über einige Kleinigkeiten, die aber für mich wesentlich sind, muss ich selbst sprechen. Es dauert ja nicht lange, mittags, 1 Stunde oder so. Ja, aber gerade mittags ist schlecht. Mhm. Ich brauche ja schon fast 1 Stunde hin zu Ihnen und 1 Stunde zurück. Ja, und, Herr Eder, selbstverständlich gilt das, wenn Sie zu mir herkommen, als bezahlte Arbeitszeit. Ja, schon, aber gerade morgen. Ne? Anders anders geht's leider nicht. Vormittags habe ich eine Besprechung und schließlich reise ich übermorgen ja ab. Ja, na mei, na muss ich's halt einrichten. Ja, ne? Wissen Sie ja, Eder, sonst müssten wir den Plan ganz fallen lassen. Na, ich komm schon, Herr Professor, ja. Ich wusste es ja, ist ja wunderbar, Herr Eder. Meine Adresse wissen Sie. Ja, freilich. Wenn Sie mir bloß noch Ihre Telefonnummer geben, falls irgendwas ist. Ja, 3, 6, 1, 9, 1. Ja. Gut, also dann bis morgen. Ja, ich freue mich sehr, dass es klappt. Ja, ganz meinerseits, Herr Professor. Auf Wiedersehen also. Auf Wiedersehen, lieber Herr Eder. Auf Wiedersehen. Hat jetzt da mein Ohr recht gehört oder hat es falsch gehört? Du kannst doch morgen gar nicht zu einem Professor gehen. Mein Pamuckl, jetzt müssen wir halt unseren Ausflug in den Tierpark verschieben. Was? Weißt, das ist nämlich ein schöner Auftrag. Eine ganze Bücherwand. Du hast mir aber versprochen, dass wir morgen... Ja, das geht übermorgen auch noch. Nein, übermorgen geht es nicht, weil ich mich nämlich auf morgen gefreut habe. Ja, dann freust dich halt morgen auf übermorgen. Nein, da freue ich mich überhaupt nicht. Das ist viel zu lange hin und so lange kann man sich nicht hinfreuen. Schau, Pumuckl, der Tierpark läuft uns doch nicht davon. Aber der Auftrag... Doch, der Tierpark läuft schon davon. Alle Tiere laufen davon. Alle Rehe, alle Hasen, alle Giraffen. Abo, die bleiben schön da. Das ganze Jahr. Jetzt sei doch einmal vernünftig, Pumuckl. Du hast gesagt, dass morgen ein blauer Tag ist und jetzt ist bloß ein grauer Tag, jawohl. Okay. Ja, jetzt gib Obacht, Pamuckl. Vielleicht bin ich so früh wieder vom Professor daheim, dass wir noch nachmittags in den Tierpark gehen können. Ich will aber nicht einen halben, sondern einen ganzen blauen Tag. Ja, jetzt mach mich nicht narrisch, schließlich geht die Arbeit vor. Immer geht alles vor. Die Arbeit, der Professor, das Telefon, nur der Pamuckl, der geht immer nach. Pamuckl. Es tut mir leid, aber da kann man jetzt nichts machen. Vielleicht kann man doch was machen. Vielleicht... Ich weiß was. Soll ich dir sagen, was ich weiß? Ja, also sag's halt. Du hast doch ins Telefon gesagt, geben Sie mir bloß noch Ihre Telefonnummer, falls irgendwas ist. Und dann hast du doch die Nummer aufgeschrieben. Ja, und? Jetzt ganz einfach. Es ist eben einfach irgendwas. Es ist Tierpark. Du rufst die Nummer an und sagst das. Ganz einfach. Hm. Es ist Tierpark. Pumuckl, wie oft muss ich dir noch erklären, dass der Auftrag wichtig ist für mich? Und wie oft muss ich dir noch erklären, dass der Tierpark... Jetzt gibt's der Ruhe zum Kuckuck. Ja. Auch einen Kuckuck gibt's im Tierpark. Daraufhin setzte sich der Pumuckl höchst beleidigt in seine Schaukel. Und da er beim Schaukeln besonders gut denken kann, kamen ihm so einige Gedanken, die er für sehr schlau hielt. Zum Beispiel diese. Wenn dummes Telefon klingelt, dann sausen alle Menschen hin und hören in den dummen Telefonhörer und folgen. Also, wenn dummes Telefon klingelt, dann saust der Meister Eder hin und hört in den dummen Telefonhörer und tut alles, was der andere Mensch sagt. Das machen sich ja alle Menschen so. Also, wenn also ein dummes Telefon bei dem Professor klingelt, dann saust der hin und tut, was der Meister Eder ihm sagt. Also, wenn also der Meister Eder sagt, warten Sie bis übermorgen, dann wartet er sicher bis übermorgen. Aber der Meister Eder, der sagt es nicht. Wenn aber ich das sagen würde, dann... Ui, da könnten wir morgen in den Tierpark gehen. Schließlich bin ich ja nur unsichtbar und nicht unhörbar. Hoho, ich bin sogar sehr hörbar. Telefonhörer, hörbar. Der Pumuckl schaukelte vor Aufregung so wild hin und her, dass sich die Schaukel fast überschlug. Der Meister Eder merkte das wohl, aber er hielt es für Zorn und sagte deshalb, Pumuckl, jetzt beruhig dich wieder. Das zornige Geschaukel nützt gar nichts. Oh, doch, das nützt schon was. Ich bin nämlich schon gar nicht mehr zornig. Ich bin sogar sehr fröhlich. So? Ja. Und wie das auf einmal? Oh, weil ich über Telefone nachdenke. Weil Telefone sehr komisch sind. Also man dreht an der Scheibe. An der Scheibe dreht man doch, oder? Oder nicht? Du, gell, lass dir für ja nicht einfallen, dass du da dran einmal drehst. Ja, aber wenn man dreht, dann hört man doch eine Stimme, oder? Nein, nicht immer. Dazu muss man schon die richtige Nummer wissen. Und die weiß man nur, wenn man Zahlen lesen kann. Und das kannst du ja nicht. Und drum lass ja die Finger davon, gell? Ja. Ich hab ja auch nur mal so gefragt. Ja, und ich hab dir nur eine deutliche Antwort gegeben. Das Telefon rührst du mir nicht an, verstanden? Daraufhin schaukelte der Pumuckl etwas weniger heftig und der Meister Eder hielt die Angelegenheit für erledigt. Ja, er vergaß das Gespräch übers Telefon sogar und ging eine Stunde später weg, um etwas für das Mittagessen einzukaufen. Der Pumuckl aber hatte keineswegs aufgehört, über das Telefon nachzudenken. Wenn er richtig nachdachte, wusste er eigentlich alle Handgriffe ganz genau, die der Meister Eder beim Telefonieren tut. Nur das mit dem Zahlenlesen machte ihm etwas Kopfzerbrechen. Als der Meister Eder nun gegangen war, hüpfte der Pumuckl auf das kleine Abstellbrett, auf dem das Telefon stand. Da lag noch der Zettel, auf dem der Meister Eder die Telefonnummer des Professors notiert hatte. 36191. Sehr komisches Krixelkraxel. Und einmal Ringelschwänzchen nach oben, ja, und einmal Ringelschwänzchen nach unten und einmal zwei halbe Bäuche übereinander und einmal ein Auf- und Abstrich. Nein, zweimal ein Auf- und Abstrich. Die Zwei-Bauchzahl ist auch da unter der Telefonscheibe. Ja, und eine Schwänzchen-nach-oben-Zahl ist auch da. Und jetzt kommt die Auf- und Abstrichzahl. Also Pumuckl, sei schlau. Erst jetzt mal das Hörding wegnehmen. Ui, tut, eine schöne Musik, schön, tut. Ein bisschen langweilig ist es vielleicht auch. Ja, und jetzt die Scheibe drehen, so wo solche Kringelsachenzahlen drauf sind. So. Oh, Klabaut, das steht mir bei. Euer Nachfahre muss Zahlen nachfahren. Und weiß gar nicht, welche Zahl er als erster abfahren lassen soll. Wenn ich das Papier jetzt so hinlege, dann ist da oben. Und das, also wenn ich so hinschaue, ist das da unten. Vielleicht ist es ganz egal. Ich fange einfach mit der einfachsten Zahl an, mit der Auf-Abstrich-Zahl. Tut. Jetzt hört's auf. Jetzt gleich nochmal Auf-Abstrich-Zahl, weil es nämlich so leicht geht. Ja, und jetzt eine schwerere Zahl. Hier, die da unten. So. Beim nächsten Ton ist es 12:10:10. Beim nächsten Ton ist es 12:10:00. Wie bitte? Hallo, ich will überhaupt keinen nächsten Ton. Ich brauche keine Töne. Nein, ich will nämlich in den Tierpark gehen. Nein, nicht in Sekunden. Morgen. Hallo, hören Sie doch mit dieser dummen Uhr auf. Also hören Sie doch mal zu, sonst höre ich einfach auch nicht mehr zu. Nein, ich will keinen Ton mehr. Also, ich glaube nicht, dass das der Professor war. Das war vielleicht einfach ein Papagei. Ja, ui, dann war das vielleicht doch aus dem Tierpark. Dann weiß das Telefon vielleicht, was man denkt. Und wenn man dreht, dann kommt das, was man gedacht hat. Ja, ich muss doch mal drehen. Und dabei nicht Tierpark, sondern Professor denken. Also jetzt noch einmal. Professor... Doppelbauchzahl, auf Absprichzahl, Professor Ringelschwänzchen so herum, Professor Ringelschwänzchen so herum. Jetzt habe ich immer Professor gedacht. Also jetzt werde ich ihm sagen, Hallo? Hallo? Hallo? Hallihallo? Wer ist bitte da? Da ist der... Meister Eder, jawohl, ich muss Ihnen leider für morgen absagen. Das heißt, den Herrn Professor muss ich absagen. Welchen Professor? Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Nein, ich bin überhaupt nicht falsch verbunden. Ich habe mich nicht in den Finger geschnitten und auch ist nichts an mir verbunden. Ich will nur morgen in den Tierpark gehen. Ach, da ist wohl ein Kind am Apparat. Du bist wirklich falsch verbunden, Kleiner. Du musst noch mal wählen. Nein, ich hab doch schon gewählt. Hallo, ich hab doch so fest Professor gedacht. Hallo! Ist das aber dummes Telefon. Du verwechselst einfach alles. Den Tierpark mit dem Professor und den Professor mit der Frau. Hallo, und was mache ich denn jetzt? Oder jetzt muss ich noch mal nachdenken. Der Pumuckl war recht ratlos. Das mit den Zahlen war doch sehr viel schwieriger, als er es sich gedacht hatte. Er legte den Hörer auf die Gabel und betrachtete das Telefon von allen Seiten, als wäre es ein böswilliges Tier. Doch während er seinen Kopf ungeheuer anstrengte, kam ihm ein Zufall zu Hilfe. Das Telefon klingelte ganz von allein. Oh, das Telefon klingelt. Vielleicht klingelt es, weil ich geschimpft habe. Ob es mich vielleicht wieder schimpft oder ob es vielleicht von allein den Professor geholt hat, weil ich doch so fest Professor gedacht habe. Ich kann ja mal in das Hörding hineinhören. Nur ein bisschen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ist jemand dort? Ja, ist schon jemand... Hier ist Professor Bergmeier. Oh, das ist fein. Das ist also ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das ist. Ja, ich weiß nicht, bin ich denn richtig verbunden? Ja, ganz sicher sind Sie das. Sie werden auch bestimmt bald wieder gesund. Ich wollte Herrn Eder sprechen. Herr Eder ist nicht da, weil er überhaupt keine Zeit hat. Auch morgen hat er keine Zeit und auch übermorgen hat er keine Zeit. Wir hatten uns für morgen Mittag verabredet. Könnten Sie Herrn Eder ausrichten, dass er eine Stunde später kommen möchte? Nein, Herr Eder möchte bestimmt keine Stunde später kommen. Er möchte nämlich, eigentlich möchte er überhaupt nicht kommen. Aber hören Sie mal, schließlich hat Herr Eder zugesagt. Und jetzt sagt er ab. Vorbei, aus, Schluss, Ende. Was haben Sie eigentlich für eine Art, mit mir zu sprechen? Als alter Kunde kann man ja wohl erwarten, dass man mit größerer Liebenswürdigkeit behandelt wird. Aber bitteschön, es gibt noch mehrere Schreiner. Ich kann mich auch an einen anderen wenden, wenn Ihnen das lieber ist. Richten Sie das Herrn Eder aus. Ich bin sehr, sehr verwundert. Also ich bin sehr verwundert. Aber bitteschön, es gibt ja auch noch mehrere Professoren und weg ist der. Der ist weg. Der ist weg und wir gehen in den Tierpark. Wir sind weg und er ist weg. Der Pumuckl hüpfte und tanzte in der Werkstatt herum und freute sich so, dass er darüber ganz vergaß, dass der Meister Eder ihm ja verboten hatte, an das Telefon zu gehen. Als der Meister Eder zurückkam, schrie ihm der Kobold gleich entgegen. Du, wir können doch in den Tierpark gehen. Der liebe Professor wendet sich an einen anderen Schreiner. Red doch keinen Unsinn. Das ist kein Unsinn, das hat er gesagt. Es gibt noch mehrere Schreiner, hat er gesagt. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Zu dir? Ja, war er denn da? Ja, konnte ich doch gar nicht sehen. Das macht doch nichts am Telefon. Sieht ja niemand jemand. Am Telefon? Am Telefon. Ja, hast denn du telefoniert? Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht an das Telefon gehen darfst? Doch, das hast du schon gesagt, aber das Telefon hat geklingelt und geklingelt und geklingelt und da habe ich bloß hören wollen, ob es mich schimpft, weil nämlich ich es zuerst geschimpft habe. Mhm. Ja, und da hast du den Hörer abgenommen. Ja. Ja, um Himmels Willen. Und was hast du gesagt? Ich habe bloß gesagt, dass es fein ist, dass er anruft. Ja, und dann hast du bestimmt gesagt, dass du in den Tierpark gehen willst. Nein, ich habe überhaupt nichts von dem Tierpark gesagt. Ich habe bloß gesagt... Was? Das muss man ganz genau sagen. Sonst komme ich in die größte Verlegenheit, wenn ich zurückrufe. Nein, du brauchst gar nicht zurückzurufen. Der Professor ist ein ganz böser Mann. Er hat geschimpft und dann hat er gesagt, er hat eine Art gehabt, mit mir zu sprechen, sage ich dir. Also ich sage dir, wenn schon eine Absage sein muss, dann kann man doch wohl eine größere Lebenswürdigkeit erwarten, nicht wahr? Pumuckl, das sind lauter Sätze, die nicht auf deinem Mist gewachsen sind. Die Sätze hat bestimmt der Professor gesagt, stimmt's? Der Professor hat sehr, sehr viele Sätze gesagt. Und am Schluss hat er noch gesagt, ich wende mich an einen ganz anderen Schreinermeister. Jawohl, und das soll ich dir ausrichten. Da stimmt was nicht. Doch, das stimmt so. Pumuckl, ja. Da musst du schon irgendeine ganz große Unverschämtheit gesagt haben. Gesteh mir's auf der Stelle. Ich muss das wieder einrenken. Ich muss doch, was rede ich? Ich rufe an. Nein, nicht anrufen, nicht anrufen. Aha, dein schlechtes Gewissen. Geh weg da vom Telefon. Wo ist die Nummer vom Professor? Die Nummer. Die Kritzel-Kratzel-Ringel-Schwänzchen-Zahlen, die gehören ja gar nicht dem Professor, sondern einem Zeitpapagei vom Tierpark und einer Hallo-Dame. Okay, red doch kein... Sag einmal, hast du am Ende da an der Scheibe gedreht und hast am Ende du beim Professor angerufen und... Ja, das ist ja der Gipfel. Dich zuerst ein paar Mal verwählt und nachher... Ich hab ja bloß... Was hast du? Ich hab fast gar nichts getan. fahren. Bloß. Was red ich lang? Ich muss sofort anrufen. Und was nachher mit dir passiert, das sehen wir dann schon, gell? 36, 91. Da ist niemand daheim. Mei, was mache ich bloß? Nur einmal. Da geht niemand an Apparat. Du, wenn niemand da ist, dann passiert mir ja auch gar nichts. Wenn mir der Auftrag durch die Lappen geht nachher, dann sind wir ein paar tausend Mark ärmer, Pumuckl. Ein ganzes Herrenzimmer nach Maß. Einmal wieder eine größere Sache und nicht allebei nur das Pamperlzeug. Ich hab mich eigentlich recht darüber gefreut gehabt, Pumuckl. Ja, was ist denn? Aber muss so ein alter Mann wie ich einen Kobold haben, der mir alles versaut? Nein, der mit dir so gerne in den Tierpark... Wenn's mir jetzt nicht mit dem Tierpark aufhörst, hab ich Depp davon reden müssen. Hickel, die Frau Eichinger. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Ja, mein Gott, wir schauen den Sitz rein. Ist was passiert? Nein. Ein großer Auftrag ist mir durch die Lappen gegangen. Ja, wie denn das? Ach, fragen Sie mich nicht. Naja, ich wollte ja auch nicht neugierig sein, Herr Eder. Nicht? Und bin bloß deswegen gekommen, weil ich morgen und übermorgen Zeit habe und weil ich mir gedacht habe, dass wir einmal stöbern könnten, ne? Das hätt's doch dringend notwendig. Ich komme ja sonst in den nächsten Monaten nicht mehr dazu. Stöbern? Ja, Sie haben doch neulich gesagt, dass jetzt bei Ihnen eine ruhige Zeit ist. Und da haben wir gedacht, dass Sie nachher mit mir die Schränke und das alles auf Zeiten rücken könnten. Ja, Sie haben eigentlich recht. Stöbern wir morgen und übermorgen. Also. Wenn ich schon nichts zu tun habe. Und Lust zum Spazierengehen ist mir jetzt auch vergangen. Ist gut, Herr Eder. Na, störe ich jetzt nicht mehr, gell? Bis morgen nachher. Ja, bis morgen nachher. Stöbern! Du willst, dass morgen der schöne Staub, die schönen Hobelspäne, die schönen Sachen alle durcheinander gemacht werden. Oh. Und überall Frau Eichinger Wasser hingeschüttet und... Oh, und keine schöne Giraffe und kein schönes Reh und kein schöner Hase. Nicht nur morgen, sondern auch übermorgen. Aber du hast doch gesagt, dass du, wenn du morgen zum Professor gehst, dass du dann wenigstens übermorgen mit... Ja, das habe ich gesagt gehabt. Aber ich habe auch gesagt, dass du nicht ans Telefon gehen sollst, oder? Und jetzt wird eben gestöbert statt in den Tierpark gegangen. Das hast du davon. Und jetzt überhaupt kein Tierpark? Nein, vorbei, aus. Genauso wie es wahrscheinlich durch deine Schuld mit dem Auftrag vorbei und aus ist. Vorbei, aus. Oh, so hab ich's doch gar nicht gemeint. Dem Pumuckl kullerte eine dicke Träne über die Backe. Der Meister Eder aber nahm seinen Mantel und ging Luft schnappen. Er überlegte, ob es nicht am besten sei, persönlich bei dem Professor vorzusprechen, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht, wenn er gegen Abend zu Hause ist. Aber auch der wütende Professor, der nur kurz weggegangen war, überlegte, dass es doch vielleicht gescheiter wäre, mit dem Meister Eder nochmals selbst zu sprechen. So viele gute Schreiner gab es eben doch auch wieder nicht. So kam es, dass das Telefon wieder klingelte, als der Pumuckl allein in der Werkstatt neben dem Telefon hockte und seinerseits auch einiges hin und her überlegte. Hör auf zu klingeln! Der Pumuckl darf nicht telefonieren. Der Pumuckl macht lauter falsche Sachen. Du sollst aufhören, habe ich gesagt. Ich halte mir beide Ohren zu. Hier, das siehst du doch. Hier so. Also wenn du nicht aufhörst, dann gebe ich dir einen Stips. Jawohl, ich will dich nie mehr hören, nie mehr. Wie bitte? Was? Ach, du folgst nicht, wo ich doch auch folgen muss. Na warte, das hast du für deine Klingelei. Herr Eder, hier Professor Bergmeier. Hallo, ist dort Herr Eder? Nein, ich darf nicht mehr telefonieren, sonst darf ich nie mehr in den Tierpark. Und der Meister Eder ist zwar zornig, weil Auftrag ist weg. Ach, dann habe ich vorhin wohl mit einem Kind gesprochen. Ja, natürlich. Nein, nicht mit einem Kind, sondern mit dem Pumuckl! Mit dem Pumuckl! Und ich telefoniere auch gar nicht mehr mit Ihnen, weil ich nicht darf. Nur bitte kann der Meister Eder nicht morgen vielleicht eine Stunde später kommen? Sonst sind wir nämlich ein paar tausend Mark ärmer und dann müssen wir nämlich stöbern. Also doch ein Kind. Sag mal, Kleiner, ist dein Opa da? Sicher bist du doch wohl sein Enkel, oder? Sein Engelchen? Ich? Ja. Sag ihm, wenn er wieder da ist, dass er mich anrufen soll. Ich bin wieder zu Hause. Ja, und dass ihr nicht ein paar tausend Mark ärmer werdet, ja. Nicht? Oh, und ob ich das sage? Ist ja wunderbar. Ja. Ja, was ist denn da los? Pumuckl, bist du wieder am Telefon? Nein, ich bin nicht am Telefon. Der Professor ist am Telefon. Du musst Möbel machen und ich muss Gedichte machen. Um Himmels Willen. Ja, Herr Eder. Herr Professor, entschuldigen Sie. Ja, sowas Drolliges habe ich ja noch nie erlebt, wie Ihr Enkelchen, lieber so. Herr Eder. Zuerst hätte ich ihn ja fast ernst genommen, ja. Aber dann sind mir doch Bedenken gekommen. Ja, ich habe schon versucht, Sie anzurufen, Herr Professor. Also, lieber Herr Eder, können Sie morgen eine Stunde später kommen? Ja, aber selbstverständlich kann ich das. Das ist schön. Sie müssen vielmals entschuldigen, Herr Professor. Aber ich bitte Sie, Herr Eder, ich weiß doch, wie Kinder sind. Ich habe ja selbst Enkelkinder, sehr viele. Mhm. Und haben Sie auch mehrere? Nein, also mir langt schon der eine. Ach. Was mit der jetzt aufkriegt? Bringen Sie ihn doch bitte morgen mit. Nein, Herr Professor, also das tue ich Ihnen lieber doch nicht an. Dieser Satz kam dem Meister Eder so aus dem Herzen, dass der Professor nicht auf diesem Wunsch bestand. So war also alles wieder eingerenkt. Nur die Stöberei wurde nicht mehr abgesagt. Und somit rückte der Tierparkbesuch nicht nur von morgen auf übermorgen, sondern auf überübermorgen. Nun, ein bisschen Strafe muss ja wohl sein. Der Pumuckl hat auch versprochen, nie mehr ans Telefon zu gehen. Und zwar ganz fest. Nie mehr! Großes Klabauter-Ehrenwort! Großes Klabauter!